Kapitel 38. Komparativ. Übung 1. Beispiel. Das Restaurant ist gut. Das andere ist besser. Das andere ist besser. Das andere ist besser. Und jetzt Sie. Das Restaurant ist gut. Das andere ist besser. Die Stadt ist groß. Die andere ist größer. Der Mann ist jung. Der andere ist jünger. Das Haus ist hoch. Das andere ist höher. Die Tasche ist teuer. Die andere ist teurer. Der Film ist interessant. Der andere ist interessanter. Das Auto ist schnell. Das andere ist schneller. Der Wein ist alt. Der andere ist älter. Der Schauspieler ist bekannt. Der andere ist bekannter. Das Buch ist gut. Das andere ist besser.